Das Krähennest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Katascha, schön dich zu sehen. Guten Morgen. Ja, moin. Herzlichen Glückwunsch. Oder soll man dich mittlerweile bedauern als politische Geschäftsführerin der Piraten? Nee, ich glaube, ich hätte sonst genauso wenig geschlafen, aber ich hätte dann, glaube ich, vorher mehr gefeiert. Das habe ich dann gestern und vorgestern nicht so viel gemacht. Das ist blöd, ne? Im Grunde genommen bist du jetzt komplett raus, oder? Woraus? Ja, aus den Piraten. Ich muss sagen, nur noch Interviewtermine jetzt, oder? Ja, aber es ist ja jetzt nur das Wochenende so. Wenn die ganzen Journalisten auf einen Haufen sind, muss man das ja nutzen, um ein bisschen die Inhalte, die werden ja auch hier beschließen, nach außen zu tragen. Und ich werde aber nach wie vor natürlich auch inhaltlich mitarbeiten. Klar, das ist kein Thema, aber da hier Socializing ist nur noch mit der Presse möglich gewesen. Wie kam es eigentlich, diese Spontankandidatur? Warum? Ich habe mir das schon vorher länger überlegt. Allerdings gab es da so private Gründe, die dagegen sprechen. Mhm. Unter anderem eine Masterarbeit, die noch geschrieben werden will. Ich habe mir dann aber gedacht, dass es halt wirklich unrealistisch ist, die im Bundestagswahlkampf zu schreiben. Also wenn ich sie geschrieben hätte, wäre sie halt nicht so gut geworden. Und da kann ich sie eigentlich auch gleich schieben. Ich kandidiere für Niedersachsen für den Bundestag und von daher hätte ich eh die nächsten Monate wenig Zeit gehabt. Ja. Und dann dachte ich, ja, dann kann ich auch in die Vollen gehen. Ja, entweder richtig oder gar nicht. Klar. Euer Wahlkampf in Niedersachsen ist ja leider ein bisschen schief gegangen. Da warst du ja auf Listenplatz 2, ne? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Kannst du jetzt was mitnehmen aus diesem Wahlkampf jetzt in den Bundestagswahlkampf oder ist das komplett eine andere Geschichte jetzt für dich? Ja, also ich sag mal, die Umfragen von der Niedersachsenwahl waren ja auch nicht die besten. Das heißt, ich bin halt auch Druck gewohnt. Ich bin es halt gewohnt, wenn die Stimmung nicht immer so hypisch ist und alle sagen, ja, wir werden es auf jeden Fall schaffen. Ich weiß, dass man kämpfen muss. Und ich weiß, dass die Welt nicht untergeht. Aber ich weiß, dass ich in den Bundestag kommen will. Und ich will auch, dass alle anderen Kandidaten in den Bundestag kommen, weil es einfach, wir haben ein gutes Team. Und ich sehe das ja auch in vielen Landesverbänden, wenn man mit den Leuten spricht nach der Listenaufstellung, die sagen, nee, wir haben da gute Leute nach vorne gewählt und wir wollen auch, dass die reinkommen. Und ich finde das extrem wichtig, weil wir können halt auch außerhalb des Bundestages Politik machen, aber im Endeffekt es ist halt was anderes, wenn man selber Gesetzesentwürfe einbringen kann, wenn man selber mit abstimmen kann, ja. Weil auf die anderen Parteien ist eigentlich in allen diesen Bereichen kein Verlass. Nicht wirklich. Nee. Du wirst jetzt gehandelt, ich habe so gestern mal so ein bisschen rumgehört, so als die zweite Marina Weißband und die Nachfolge von Janis Panada. Wie lebt sich's mit diesem Erbe? Ja, ist natürlich ein sehr ambivalentes Erbe, so Vergleich immer zu haben. Also ich bin ja schon ein ganz anderer Mensch. Ich habe eine ganz andere Geschichte. Ich engagiere mich in der Bürgerrechtsbewegung seit 6 Jahren. Ich bin jemand, das fand ich auch übrigens lustig. Ich habe mir gestern Abend mal so einige Presseartikel durchgelesen. Ich studiere Politik, Wirtschaft, Philosophie und Wirtschaftsinformatik. Und ich habe alle möglichen Kombinationen gefunden in der Presse, was ich denn studiere. Das war denen zu lang, glaube ich. Ich studiere mal Politik, mal studiere ich Wirtschaftsinformatik. Ich habe, irgendwo steht Psychologie. Oh. So, also ich bin halt jemand, der gerne sachlich ist. Also ich polter manchmal auch gerne so. Das hat man bei der Bewerbungsrede, glaube ich, gemerkt. Weil, aber super war. Ja, danke. Aber eigentlich bin ich ein sehr sachlicher Typ. Ja. Also ne. Ja gut, aber ab und an muss man mal auf den Tisch hauen, oder? Ja, ne, in der Sache auf jeden Fall. Weil allein diese Steilvorlagen, die sich in den letzten Monaten geboten haben, einfach durch alle Politikfelder hindurch. Ne, ob es jetzt das Betreuungsgeld war oder Bestandsdatenauskunft, das ist ja ein roter Faden des Misserfolgs, der sich da durch den Bundestag zieht. Viele Versprechen wurden gemacht, noch mehr wurden gebrochen und da muss man auch mal sachlich auf den Tisch hauen. Ne? Mal kleine private Frage, was sagt deine Familie dazu, dass du jetzt politische Geschäftsführerin der Piraten bist? Sind sie zufrieden damit oder wie drückt sich das aus? Ja, also dazu muss ich sagen, ich nutze ja kein Google Alert, dafür ist meine Mutter da, immer wenn irgendeine Aufnahme auch im Landtagswahlkampf gewesen war, dann ruft sie mich immer an, sobald es ausgestrahlt wird. Ich habe nämlich keinen Fernseher und sie hat sich extrem gefreut. Also ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, so ja, mach doch mal erstmal deine Uni zu Ende, aber nee, sie haben sich gefreut und haben gesagt, dass sie das klasse finden, dass ich das durchziehen soll und dass ich verdammt nochmal in den Bundestag einziehen soll. Deine nächsten Aufgaben. Ihr habt ja vorgestern schon gleich eine kleine Tagung hinten gehabt mit dem Bundesvorstand. Wie bist du aufgenommen worden? Mit also, Doppelnamen? Es war eine sehr konstruktive Runde. Man muss ja auch bedenken, wir müssen uns alle erstmal beschnuppern und kennenlernen. Ja, ne? Also wir haben uns nur, ich glaube, das war eine Dreiviertelstunde oder so, haben uns zusammengesetzt. Wir haben erstmal so einfache Sachen geklärt, wie Mailinglisten, wann ist das nächste Mammel, wann treffen wir uns wo, wer hat welche Aufgaben, vor allem welche Aufgaben sind durch den Wegfall der jeweiligen Beisitzer auch weggefallen, welche müssten neu verteilt werden, weil im Endeffekt alle Entscheidungen auch von meinen Aufgaben bereit die wir jetzt treffen, die können wir nur als Team treffen. Da kann keiner alleine sagen, so ja, ich möchte das aber machen. Und wenn alle das sagen, ist es so wie, als wenn jeder Innenminister werden will. Ja. Das kann ja auch nicht funktionieren. Ich habe gestern ein Interview mit Andi Popp und Incredibul gehabt. Die waren begeistert von dir, das auf jeden Fall. Also sie meinten so sinngemäß, ohne dich hätten sie es nicht gemacht. Aber finde ich klasse. Wie geht's bei dir weiter? Was steht jetzt eigentlich so themenmäßig bei dir als Schwerpunkt auf der Agenda? Oder musst du dich dann eher von anderen treiben lassen, so das, was kommt und ich muss das jetzt beackern? Oder kannst du sagen, ich gehe diese Linie? Ja, also es ist natürlich so, dass gerade so die Anfragen, die jetzt in den letzten, also gestern und vorgestern so kamen, waren halt meistens eher so diese persönliche Schiene, so na, wer ist denn das? Und klar erzähle ich dann ein bisschen darüber, wie ich zu den Piraten gekommen bin und das ist halt bei mir hauptsächlich halt so diese klassischen Piratenthemen. Aber ich habe halt auch immer gesagt, ich habe mich halt auch in den Bildungsprotesten engagiert so und ich habe da einfach gemerkt, dass es halt eine Struktur, also ein Demokratiedefizit auf allen Ebenen gibt und das ist eigentlich der Grund, warum es auch eine Partei braucht, um dieses Demokratiedefizit zu beseitigen. Und ich habe auch nochmal versucht klarzumachen, dass es eigentlich nicht nur um Datenschutz und Netzpolitik geht, sondern dass es eben ein gesellschaftlicher Wandel, ein technologischer Wandel ist, der sich auf alle Bereiche auswirkt. Ja. Aber es ist klar, dass halt bei meiner Vorgeschichte, sage ich mal, bei vielen Blättern dann erstmal ganz fett steht, so ja, die Netzpolitikerin oder die Datenschützerin. Aber mir geht es nicht nur darum. Ja, du hast ziemlich viel beackert. BDA, das Thema, wie geht's weiter? Ja, wir haben hier auf dem Bundesparteitag sammeln wir natürlich auch weiterhin Unterstützerunterschriften, sprich Vollmachten für unseren Anwalt. Man kann sich nämlich ganz offiziell unserer Beschwerde anschließen. Und den Namen von dem Anwalt? Meinhard Starostek ist das. Das ist derselbe Anwalt, der auch bei der Vorratsdatenspeicherung geklagt hat und gewonnen hat und das Gesetz gekippt hat, auch wenn das Urteil nicht so befriedigend war, wie wir uns das vielleicht gewünscht haben. Also wir sammeln noch. Am 1. Juli wird das Gesetz in Kraft treten und ab da können wir die Verfassungsbeschwerde auch einreichen. Von daher unterschreiben. Auf jeden Fall. Bundesparteitag, wie gefällt's dir hier? Ja, es ist super. Es gibt Zuckerwatte diesmal. Ja, Zuckerwatte, genau, stimmt. Ja, das fand ich toll. Es ist eine sehr, also ich finde, es ist eine ganz andere Stimmung als in Bochum. Es ist sehr ruhig, es ist sehr konstruktiv, habe ich das Gefühl. Ja. Auch wenn wir in der Sache halt deutlich streiten, ne? Und klar gibt es halt wie immer GO-Anträge, mal mehr und mal weniger. Aber es ist, finde ich, schon eine deutlich konstruktivere Stimmung. Also sehr ruhig. In dem Sinne. Und jetzt spiele ich mal Phoenix. Sie haben dich ja zur ersten Pressekonferenz doch ziemlich genervt zu dem Thema SMV. Mhm. Ich möchte nicht wissen, wie du dazu stehst. Du wählst ja eh gleich. Was bringt uns die SMV weiter? Ja oder nein? Oder ist noch Diskussionsbedarf? Wie siehst du es? Ja, also im Endeffekt sehe ich das so, dass ich als politische Geschäftsführerin jetzt nicht in die gerade laufenden Wahl eingreifen will. Also ich sehe das nicht so, dass ich aus der Position des Bundesvorstands heraus jetzt irgendwie sagen sollte, das ist ein gutes Tool oder das ist ein schlechtes Tool. Also gut, ist jetzt ein blöder Zeitpunkt, die Wahlen laufen dazu, die geheim. Nee, also im Endeffekt, das, was ihr wählt, das werden wir umsetzen müssen, das ist ganz klar. Und ich habe meine Bachelorarbeit auch zu Liquid Feedback geschrieben. Ich finde, das ist ein klasse Tool und wir müssen da halt auf jeden Fall weiterentwickeln. Die Frage ist halt nur, wie, ne? Und da gibt es ja zahlreiche Alternativen, die wir jetzt abstimmen. Und solange man darüber diskutiert, entwickelt man, ne? Ja. Also ich fand es halt auch ein bisschen schade, dass in der Presse halt gesagt wurde, okay, jetzt wurden ganz viele Programmanträge konstruktiv gestimmt und dann irgendwas ist ja immer so, ne? Dann ist halt wird halt viel geschrieben darüber, dass wir sehr viel über die SMV debattiert haben. Und da habe ich auch sehr viele Fragen bekommen. Und ich habe gesagt, naja, aber überlegen Sie mal, worüber hier debattiert wird. Da wird darüber gesprochen, wie wir eigentlich zu Ergebnissen kommen sollen. Das ist eine total fundamentale Frage. Ja. Also wenn man nicht darüber lange und ausgiebig auf Argumenten basierend da sich austauschen soll, worüber denn dann bitte? Ne? Und das, finde ich, müssen wir, glaube ich, auch nochmal deutlich machen. Also es ist nicht irgendwie eine Software oder es ist nicht irgendwie ein Verfahren, sondern es ist halt die Frage, wie wir nach innen hin Beschlüsse fassen. Das ist total fundamental. Katha, ich danke dir soweit. Möchtest du noch eine Ansprache ans Volk halten? Ja. Liebe Zuschauer, ich würde mich total freuen, wenn ihr euch unserer Verfassungsbeschwerde gegen die Bestandsdatenauskunft anschließen würdet. Ihr könnt unterschreiben unter www.stopp-bda.de. BDR steht für Bestandsdatenauskunft. Dort werdet ihr ein Vollmachtsformular finden, das müsst ihr digital ausfüllen. Wir machen das total datenschutzfreundlich, wir speichern nämlich keine Daten. Anschließend bekommt ihr ein PDF, dort ist dann so ein QR-Code drauf, den müsst ihr nochmal in einen Briefumschlag stecken, eine Briefmarke drauf machen und an unseren Anwalt schicken. Es würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Es ist extrem wichtig, dass wir dieses Gesetz kippen und ich glaube, wir schaffen das. Katha, ich danke dir für das Interview. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche dir noch viel Spaß. Danke. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.